Willkommen im Schaumbad, die Antiquität unter den Podcasts. Hallo. Hallo, grüß dich. Hi, ich habe jetzt was anderes erwartet. Trödelshows sind so in dem Fernsehen, deswegen dachte ich, mach ich mal einen auf Horst Lichter, der alte Fummler. Ich hätte jetzt irgendwie erwartet, dass du mich fragst, was ich bezahlen würde für diesen Podcast. Wie viel würdest du denn für den Podcast? Nee, wie würdest du denn schätzen vom Preis her? In Kronen oder Euro? In Kronen. Vier. Vier Kronen. Ja. Gut. Ja, das war unser Experte Peter Deutschmanek. Danke schön. Danke. Ja. Danke fürs Zuhören. Danke, dass ich da sein durfte. Und danke auch an meine Mama. Danke an Lucky Strike, dass ihr immer für mich da seid. Danke an PowerCell von Gut und Günstig. Gut, dass es euch gibt. Danke. Wirst du jetzt für Werbeblöcke irgendwie finanziert? Ja. Ja. Ja. Okay. Gut. Und du? Du nicht? Nee. Deshalb hast du so viel Zeit für Podcasts. Du machst heute auch einen unausgeglichenen, irgend so einen rebellischen Eindruck. Ich hatte überlegt, frech. Mich in ein sonderpädagogisches Beratungszentrum schicken zu lassen. Bildungs- und Beratungszentrum sogar. Mich? Eigentlich wollte ich mich da reinschicken lassen. Okay. Aber jetzt, so wo du jetzt hier so ein bisschen aufmüpfig wirst, ja, glaube ich, du brauchst mal einen guten Pädagogen. Hm? Ja. Ich werde es in Zukunft sein lassen. Okay, gut. Dann freut mich. Ja. Sollen wir uns wieder vertragen? Ja. Ja. Gut. Komm, wir geben uns per Wörter. Ja, Gott. Gleich fängst du an mit dem Penisspiel oder so. Auch eine geile Idee. Auch könnten wir mal spielen. Im Podcast, bis die Ohren halt wegfliegen. Vor allen Dingen traut sich ja jeder von uns einfach lauter zu werden während des Spiels. Von daher. Ja, und Penis sagen tun wir ja sonst nicht. Ja, stimmt. Ja. Aber warum willst du dich in ein pädagogisches Beratungszentrum begeben? Ich dachte für mich, damit ich nochmal zu mir komme, ich finde so autogenes Training könnte mir vielleicht ganz gut tun und ich war ja selbst Zivi und habe Ergotherapien gemacht, da kann man ganz schön mit Speckstein rumschnitzen oder... Du hast selber Ergotherapien gegeben? Ich war dabei. Ach so. Ja. Also ich habe währenddessen da gesessen, währenddem die dann Speckstein geschnitzt haben. Und okay. Ja, habe auch Speckstein geschnitzt. Ich dachte geschnitzt. Schon, du hast selber... Ach so, nee, ich bin kein ausgebildeter Ergotherapeut. Hey, damals im Zivildienst... Bei Personalmangel werden auch mal Zivis als Ergotherapeut eingesetzt. Ja gut, so viel Einführung für die Specksteinschnitzerei brauchte man jetzt wirklich nicht. Da war ja tatsächlich so, jetzt setzen wir uns mal hin und schnitzen Speckstein. Da sind meine ausgebildeten Kollegen dann auch mal Wichtigeres machen gegangen. Bürokratie zum Beispiel. Bürokratie. Ja, weil nichts ist wichtiger als Bürokratie. Bürokratie ist unser Ein und Alles. Ja. Ja. Ich wollte nur kurz pausieren, damit die Leute das auch sacken lassen, damit sie wirklich drüber nachdenken und denken, Mensch, ich habe jetzt Bock, ein Formular auszufüllen, egal welches. Ich habe jetzt gehört, dank Bürokratie, Entschuldigung, wolltest du gerade irgendwas erzählen oder falle ich dir ins Wort? Dank der Bürokratie, diese verdammte Bürokratie, liegen da irgendwie 19,2 Milliarden Euro rum, die man nicht, also Bundeshaushalt übrig, die man nicht irgendwie... Man wird die nicht los, man kann die nicht einsetzen. Man kommt irgendwie nicht an die Gelder ran. Weil sie bürokratisch geblockt werden. Ne? Irgendwelche, also es, ausgerechnet ist das übrig. Ja. 19 oder vielleicht waren es 9 Milliarden. Auf jeden Fall viele Milliarden. Ja. Und man kommt einfach nicht an die ran. Aber verschenken kannst du das ja auch aus nicht. Irgendwelchen Bürokratiegründen. Ja, ich bin da tatsächlich bei dem alten Soziologen Max Weber und halte die Bürokratie für eine super Sache. Ja? Nee. Aber ich wollte die andere Position einnehmen, weil wir sind ja ein kontroverser Podcast und irgendwer muss einnehmen, die er nicht liebt. Deswegen hast du ja auch tatsächlich diesen gelben Genscher-Pulli an. Ja, genau. Heute trage ich gelb. Heute trägst du gelb, einfach nur, um auch so ein bisschen neoliberale Positionen ab und zu vertreten zu können. Wie Absolut. Zum Beispiel die Werbung am Anfang, die du gepusht hast. Ich trage eine hellblaue Hose, was sagt das so nicht aus? Ich will gern wissen. Apropos Bürokratie, ich habe tatsächlich noch eine Geschichte mitgebracht, weil ich tatsächlich mit Gehörlosen und Taubstummen sozusagen, sie waren taubstumm, zu tun hatte, die per Gebärdendolmetscherin mit mir kommuniziert haben. Ah, okay. Und da ging es um Gesundheitswesen in diesem Gespräch und rate mal, wie die aktuelle Lösung... Nee, ich fange anders an. Okay, ich bin ganz gespannt. Nehmen wir mal an, du bist taubstumm und du möchtest einen Notruf absetzen. Welche Idee käme dir da? Also du möchtest die Notrufleitzentrale anrufen. Ja, also ich habe mich verletzt, mein Haus brennt. Genau. Oder ich wurde überfallen von einem Räuber. Angeschossen mit einer von deinen geliebten Waffen. Geil, Waffen. Ja. Und will dann den Notruf anrufen, kann aber nicht sprechen. Das ist mein Szenario. Genau. Und auch nicht hören. Ja. Dann würde ich vielleicht Klicklaute machen. Klatschen, ja. Schnipsen. Und hoffen, auf einen Morser zu treffen, der... SOS-Schnipsen. SOS-Schnipsen wäre eine Möglichkeit. Dreimal kurz, dreimal lang. Ja, sonst fällt dir keine technische Lösung ein. Nee, also vielleicht... Ja, Geräusche mit dem Körper machen, halt nicht verbale, sondern vielleicht den Rotz hochziehen. Oh, brennt's bei Ihnen? Ja, super Lösung. Ja gut, du bist eigentlich wie die deutsche Bürokratie. Ich hätte jetzt eher an eine Textnachricht gedacht oder Videotelefonie oder so. Ach, das kann man heutzutage schon machen. Kann man heutzutage schon machen. Aber du bist eigentlich wie die alte BRD, weil ich glaube, diese Vorschriften für den Notruf für Gehörlose sind aus einem Jahr, da war Helmut Kohl noch Kanzler und zwar sollst du einfach einen Fax schicken. Ein Fax? Ein Fax. Nach Bonn dann? Nach Notrufzentrale. Tatsächlich der offizielle Notruf für taubstumme Menschen ist heute noch Faxen. In der Bundeshauptstadt Bonn. Da steht ein einzelnes Faxgerät und da wird dann an alle Notrufzentralen weitergeschickt. Nein, also tatsächlich, die Notrufzentralen haben ein Faxgerät. Da das ist die Lösung. Das ist die Lösung, ja. Geil. Ja. Genial. Das ist richtig, ziemlich genial. Also man könnte einen Textnachrichten vom Handy. Das ist ja eine Textnachricht. Ja, wenn du dann... Ich finde das auch die praktikabelste Lösung, wenn du mit deinem Faxgerät unterm Arm halt gerade über eine Kreuzung gehst. Ja, okay. Dann kommt so ein, um unsere geliebten Autos nochmal anzusprechen, die ja mittlerweile in aller Munde sind, da kommt so ein kleiner Kleinwagen oder ein SUV. Aber irgendein Auto fährt dich über den Haufen. Du hast dein Faxgerät immer unterm Arm, da kannst du dann auch einfach losfaxen. Ja. Losfaxen, ja. Was ist, wenn das Auto das kaputt gefahren hat? Dann hast du ein Problem. Ja. Okay, aber das würde mir mit dem Handy auch passieren. Wenn der Cayenne gerade dein Handy an deinem Oberschenkel zerschmettert hat, kannst du auch keinen Notruf mehr absetzen. Ja, stimmt. Ja. Naja. Ja. Und wir wissen ja alle... Ich finde, es ist eine gute Lösung. Also besser als Schnipsen auf jeden Fall. Aber ich hätte so eher an eine WhatsApp-Nachricht oder eine Textnachricht, eine SMS, die ja auch schon antiquiert ist, oder Videotelefonie. Dürfen Gehörlose sowas haben? Die dürfen auch Handys haben. Ah, okay. Ja. Im Gegensatz natürlich auch nett, hatte ich nämlich auch schon mal mit zu tun, blinde Menschen, die haben sich total tierisch gefreut, als die Smartphones auf den Markt kamen. Ja, das ist auf jeden Fall gut für... Da haben die Entwickler nämlich auch total mitgedacht. So. Jetzt kann sie wirklich jeder benutzen, diese Smartphones. Und dann haben Blinde einfach nur noch diese Glasscheibe gehabt, ohne Tasten. Und kam auch erstmal mit zurecht. Aber die sind ja so intelligent, du kannst ja viel mit Sprachsteuerung und so machen. Konnten die ersten Smartphones aber nur bedingt. Ja, gut. Sie waren tatsächlich für Blinde nicht benutzbar. Ja, mittlerweile gibt es da Lösungen. Tatsächlich, aber, ja. Ich kenne Menschen aus dem Blinden-Business. Ja. Apple ist da sehr gut anscheinend. Ja, ja, die haben die auch tatsächlich sehr viel so Barrierefreiheitskram. Die haben tatsächlich auch so eine App, da kannst du einfach dein Handy drüber halten und dann sagt dir das Handy, welches Geld du gerade vor dir liegen hast. Also 20 Euro. Also er kennt die Währung und den Schein. Ah, okay. Oder auch ganz interessant, er kann dir auch sagen, wie viele Personen in dem Raum sind per Foto. Genial. Also kannst du dieses Handy reinhalten, machst ein Foto und dann sagt dir sofort, da sitzen 8 Personen an einem Besprechungstisch zum Beispiel. Ja, da gibt es Millionen Sachen. Die, ja. Also die sind da ganz gut, glaube ich. Also Apple ist da vorne, habe ich mal gehört. Ja, Mist, jetzt sind wir vom Fax zu neuen Technologien zu gegangen. Das wäre was für unsere Rubrik gewesen, Apple so Fax. Wie Sascha Lobo. Aber stimmt. Jetzt brauchen wir auch keinen Abbinder mehr. Ja, nee. Hast du noch eine technische Geschichte dabei? Eine technische Geschichte? Jetzt, wo wir in der Technik sind. Oh ja, mir fällt gerade ein. Okay. Fällt mir jetzt gerade ein. Ehrlich? Lustig, ja. Ist mir vorher nicht eingefallen. Jetzt fällt es mir ein. Wir hatten uns neulich über AirPods, das sind diese Zahnbürstenkopfhörer von Apple. Ja, die super, super stylischen Dinger, die überhaupt nicht lächerlich aussehen, weil genau sie die absolut sinnvollste Form haben, für ohne ein Kabel in den Ohr zu stecken. Ja. Absolut, genau die. Genau. Die durfte ich neulich, wie formuliere ich das, konfiszieren. Oho. Ich durfte jemanden wegnehmen. Und ist jetzt blöd, es ist zu intim alles. Okay. Es hat was mit Sex zu tun. Okay. Nein, hat's nicht. Nein. Okay. Ich durfte AirPods konfiszieren und dann derjenige hatte diese AirPods an einem Ort, wo er sie nicht haben durfte. Boah, super. Ja. Und ich durfte sie ihm wegnehmen. Du hattest dieses gehässige Grinsen, was du jetzt auch hattest. Alles andere wäre mir scheißegal gewesen. Aber AirPods, das habe ich natürlich genossen. Ja. Und er durfte es dann abholen am Montag. Cool. Ich habe es in meinem Büro in die oberste Schublade gelegt. Cool. Und gerade AirPods. Hast du die Chance für einen Scherz genutzt? Genau, als ich sie ihm zurückgegeben habe. Ich habe nämlich seine Kopfhörer ausgetauscht mit Zahnbürsten. Köpfen. Mit diesen Oral-B-Dingern. Ja, genau, einen blauen und einen gelben. Okay. Die haben ja so Ringe. Ja, ja. Was warst du immer früher in der Familie? Hattet ihr sowas? Ich habe die zurzeit sogar. Mit meinen verschiedenen Partnern. Ah, und welche Farbe bist du? Ich bin rot-weiß gestreift. Was, so weit ist das schon entwickelt? Die hatten noch so Farbenringe. Ja, ja. Ich hab immer blau, immer. Ich habe tatsächlich so einen türkisen Ring. Oh Gott. Ja. Das hatte bei uns keiner in der Familie. Wir waren zu viert in der Familie. Türkis hatte keiner. Okay. Ich habe einen türkisen Ring. Gelb, rot, blau. Mittlerweile haben die auch die Farben ein bisschen geändert. Du hast, glaube ich, gar keine blauen auch. Aber lass mich lügen. Ich glaube, die sind genderneutraler geworden, die Ringe. Also nicht mehr so klassisch, blau hat Fadi, rot hat Mutti. Nee, Fadi hat gelb. Ja, gut, dein Fadi war ein Sonnenschein, ist ein Sonnenschein. Ja, ja, aber ist auch ein geflügelter Begriff in unserer Familie, Zahnbürstengelb. Zahnbürstengelb. Zahnbürstengelb. Ja. Weil dann wird über Fadi geredet. Genau. Ja. Nee, wenn wir Mensch ärgere dich nicht gespielt haben, was wir eigentlich täglich gemacht haben, immer nach dem Mittagessen, hat mein Vater Zahnbürstengelb genommen als Männchen. Er ist richtiger Fan davon. Ihr habt euch identifiziert mit eurer Zahnbürste. Zahnbürste. Ich merke schon, in der Familie so. Peter wurde richtig sich anhand der Zahnbürste... Die Zimmer von euch waren auch so gestrichen. Die waren so dekoriert. Also die, von deinen Eltern war so zweigeteilt, wie in so einer schlechten 80er-Jahre-Comedy. Absolut. Gelb, und was hatte deine Mutter? Ja, ich wollte dich gerade fragen, möchtest du das Hofbräu oder das Mixery? Lieber das Hofbräu. Ja, dann nehme ich den Mixery. Ja, Entschuldigung, ich habe dich angebrochen. Ja, genau so war es aber bei uns. Genau, und dann hattest du ein blaues Zimmer. Und deine Schwester hatte welche Farbe? Vielleicht auch türkis. Nee. Hatte sie, was gibt es denn noch für normale Farben? Sie hatte eine... Grün? Grün gab es bestimmt, ja. Oder, nee, meine Schwester war rot. Und meiner Mutter war es egal. Ah, okay, die hatte auch ihr Zimmer egal gestrichen. Die hatte irgendeine... Eierschein-Gelb. Was halt übrig war. Weil das ist so eine Farbe, die... Meine Mutter ist eine typische Mutter. Die will erstmal, dass es allen anderen gut geht und dann ihr. Welche Farbe würdest du auf einer Farbskala als egalste Farbe beschreiben? Weiß. Weiß? Okay. Ich wäre bei so dieses Elfenbein, was Taxi oft haben. Ja, ja. Oder so Eierschein-Gelb. Oder auch gerne so beige oder ocker. Das sind einfach so Egalfarben. Die findet auch keiner geil irgendwie so. Das ist so. Och, ich mag es ganz gern. Unangenehmes Schweigen. Ja, ich merke immer wieder, wie unterschiedlich wir sind. Aber nochmal zur Geschichte zurückzukommen. Hat er denn sich die Oral-Bs einfach in Ohr gesteckt und hat gar nicht gemerkt? Er hat es gar nicht gemerkt. Er hat gar nicht gemerkt. Der läuft heute noch damit rum. Ja. Versucht die ganze Zeit unsere letzte Folge zu hören, weil er wahrscheinlich auch großer Fan von unserem Podcast wäre, wenn er ihn hören könnte. Und dann wüsste er auch, dass er keine Earpods haben sollte. Ihr seid vernünftiger. Ihr habt jetzt entweder einfach Teile an, die keine langen Dinge aus dem Ohr, sondern einfach irgendwie kreisrund oder so. Ich glaube, es gibt Earpods, die sehen, also die auch anders heißen, einfach kabellose Kopfhörer, die würdevoll aussehen. Bluetooth-Kopfhörer. Oder ihr habt halt Kopfhörer mit Kabeln, weil das ist auch vollkommen okay. Ab und zu darf man noch ein Kabel haben. Ja, Kabel sind vollkommen in Ordnung. Ja, das schont euren Akku und auch euren Krips. Die Umwelt. Die Umwelt, ja. Akkus müssen hergestellt werden. Ja, und mein ästhetisches Empfinden ist tatsächlich gestört von diesen Earpods. Ihr Earpods. Ohrpods. Ja. Ohrtöpfe. Was heißt denn Pod? Podcast. Podcast kommt ja tatsächlich vom iPod. Da waren ja die ersten... Ja, aber was heißt das Wort Pod? Peinlich, oder? Weiß ich einfach nicht. POD, ich glaube, das ist nach dieser 90er Jahre New Metal Band, die so schlecht waren. Ja, so eine, die christliche New Metal Band. Die waren nicht kacke, die waren gut. Also, ich war halt 13, du warst 19, 29. 29, ja. Ja, mit 29 hätte ich die auch kacke gefunden. Ja, ich fand Korn ja schon Mainstream und dann POD. Aber wen ich natürlich sehr gern gehört habe, waren Limp Bizkit. Ja. Die waren genauso cool. Die waren cool. Ja. Könnt ihr alles auf euren AirPods hören? Könnt ihr alles auf euren AirPods. Pod heißt. Genau. AirPods sind ja die alten Kopfhörer. Apple hat ja schon immer alles anders genannt. Also die normalen Kopfhörer mit Kabel heißen ja AirPod, glaube ich. Und die ohne Kabel heißen AirPod. Nein, die heißen Kopfhörer. Die mit Kabel. Apple würde sein Produkt niemals Kopfhörer oder Headphones. iKopfhörer. iPhones. Heads. Egal. Das überlassen wir lieber Sascha Lobo, der anerkennt Nick, der ist wieder bei dir in der Wohnung. Wir haben ja letzte Folge drüber geredet. Jetzt sitzt er wieder da. Ja. Sascha. Grüß dich. Er guckt wieder so grimmig. Ist echt wie so ein nettes Haus, der immer böse gucken, aber wie so ein Kätzchen. Wenn man sein Iro ein bisschen krault, dann... Ja, er ist immer bei mir, weil ich so starkes Haarspray habe. Ah. Das braucht man als Punker. Er kommt morgens immer die Haare machen, bleibt dann den Tag über sitzen und verschwindet nachts zwischen 4 und 6 und schreibt dann wahrscheinlich irgendwo heimlich seine Spiegelkolumne oder so. Ja, wahrscheinlich, ja. Auch nicht schlecht. Hey, irgendwie muss man den Tag auch umkriegen. Ja. Ist Sascha Lobo eigentlich nur bei Spoon, also Spiegel Online, oder auch beim echten Spiegel? Weiß ich gar nicht. Ja. Den echten Spiegel, liest das noch jemand? Den hat ja Relotius kaputt gemacht, den Spiegel. Ja. Liest das noch jemand? Weiß ich nicht. Ich habe ihn letztes Mal gelesen, aber da saß ich beim Zahnarzt im Wartezimmer. Also. Ah, du gehst zum Zahnarzt? Ich war beim Zahnarzt, ja. Ah, okay. Aber ich bin dahin gefahren. Ich gehe in Urlaub, ich würde aber fliegen. Ich möchte nicht über die Erfahrung sprechen, tatsächlich über die Zahnarzterfahrung. Aber du hast sehr schöne Zähne heute. Danke. Ich habe ja auch meine, wie nennt man das, Zahnfleischtaschen durchgespült bekommen mit so einem Hochdruckreiniger. Nice. War sehr angenehm. Durchgekerchert. Richtig durchgekerchert. Geil. Da ist sogar noch so Sandstrahlzeug irgendwie drin. Gibt nichts. Ist noch Sand drin? Nee, ist mittlerweile raus. Blutet dann alles nochmal raus. Das ist wirklich, gibt nichts Angenehmeres. Kann ich auch empfehlen. Einfach auch mal so als Wellness-Programm einfach mal die Zahntaschen durchsprühen lassen. Es ist witzig, man geht ohne Schmerzen zum Zahnarzt und kommt mit Schmerzen nach Hause. Das ist eigentlich der Normalfall, wenn man zum Zahnarzt geht. Also du gehst zweimal im Leben gehst du zum Zahnarzt, wo du wirklich Schmerzen hast. Zweimal im Leben geht man zum Zahnarzt. Genau. Nee, zweimal im Leben. Zweimal im Leben geht man zum Zahnarzt. Also zweimal im Leben gehst du zum Zahnarzt, da hast du wirklich Schmerzen und dann kriegst du aber als Belohnung für diese Schmerzen, du weißt, wenn du mit Zahnschmerzen zum Zahnarzt gehst, also wenn du schon mit Schmerzen kommst, dann wird es nicht schlagartig besser, sondern du weißt einfach, da ist ein Martyrium von mindestens 4 Wochen, wo du eigentlich immer den Mund weh haben wirst, weil du entweder eine Wurzelbehandlung bekommst oder dein Zahn abgeschliffen wird oder sonst irgendwas, wo du eigentlich immer leidest. So hat es bei mir auch angefangen. Und dann kam meine Zahnärztin immer wieder auf neue Ideen. Und seitdem bin ich Dauergast. Vorher war ich sehr lange nicht. Das macht auch den Grund aus, warum ich jetzt so gequält werde, ist nämlich eigentlich nur so eine Racheaktion von ihr. Ja, wahrscheinlich. Das ist alles eine Verschwörung, eine große. Deshalb nur zweimal im Leben zum Zahnarzt gehen. Es reicht dicke. Ich war mit. Zur Einschulung und zur Konfirmation. Je nach. Ja, eins von beiden und dann irgendwie mit später irgendwann noch. Silberhochzeit. Wenn du nie heiratest, musst du auch nie gehen. Ja. Ja. Deshalb also kannst du dir das zweite Mal... Deshalb bin ich ledig. Ja. Nur aus dem Grund. Ja, verstehe ich. Jetzt, wo ich wieder beim Zahnarzt war. Ja. Muss ich machen. Muss ich... Nee, solltest du nicht tun. Lass ich einfach, ja. Okay. Genau. Cool. Wir haben schon Technik gebasht. Wir hatten Arzt-Stories. Eigentlich haben wir alles, was so eine Würze für einen richtigen Podcast ausmacht. Und dann ist mir noch was aufgefallen. Und jetzt kommen wir wieder in Richtung Abbinder, wo die Leute richtige Beats auf die Ohren bekommen. Ich glaube, das ist an der Zeit. Du guckst kritisch auf die Uhr, aber ich glaube, das ist an der Zeit. Und zwar hatten wir eine Kategorie, die alle geliebt haben und die dann auch tatsächlich aufgenommen wurde von anderen Podcasts. Aber wir hatten sie schon in einer unserer ersten Folgen, und zwar Tiere. Oh, Tiere hatten wir eigentlich lange her. Ich habe eine kleine Tiergeschichte dabei, die ich sehr gut finde. Oder, also, ich bin tatsächlich drüber gestolpert worden, weil mir jemand den Artikel tatsächlich im Zug... Geil, Zug. Aber im EC, nicht im ICE, ich war mit Freunden unterwegs. Er hat mir die Geschichte in die Hand gedrückt und meinte, die wird dir sicherlich gefallen. Ich habe sie gelesen und dann sind wir nämlich beim, oh Gott, und da schließt sich ein Kreis nochmal, beim echten Spiegel, diesem Papierspiegel, da war die Geschichte nämlich drin. Okay. Und die hat mich so berührt, dass ich gedacht habe, die fotografiere ich ab und bringe sie mit in den Podcast. Und erzählst sie mir dann gleich. Erzählen sie dir und... allen Hörern. Dem halben Hörerin, die noch da ist. Die noch hören können. Genau, auf einem Ohr. Ja. Ja. Es gibt ja Leute, die können nicht hören, die müssen... Ja. Die kriegen die Folge per Fax. Ja, oder sie können sich so ein Programm runterladen, was ihnen automatisch unsere Folgen transkribiert. Das ist immer sehr gut, wenn Leute, was wir nie tun, aber was in anderen Podcasts häufig passiert, zeitgleich reden, dann ist so ein Programm natürlich überfordert. Und deswegen... machen wir jetzt einen Abbinder, der rockt. Tiere. Tiere. So schön, ja. Diese Beastie Boys. Ja, das war, glaube ich, tatsächlich unser erster Abbinder. Aber das Lied ist auch ganz, also das ist nicht die Version von den Beastie Boys, sondern von so einer Metal-Rockern. Ja, Cancer Bats. Cancer Da sind Bats. Wir auch wieder bei den Tieren. Und bei Krebsen. Ich glaube, die sind nach Krebsfledermäuse. Also ja, ja. Ganz die Krankheit, genau. Beides denkst immer gleich an Krankheiten. Nö, du hast so einen Krankheitsblick gehabt. Genau. Auf jeden Fall hat mir ein Freund die Geschichte im Zug in die Hand gedrückt und ich habe sie tatsächlich sehr gerne gelesen. Wir kommen zu einem Tier, was wir alle süß finden. Und zwar jeder, obwohl sie sehr viel Zeug zwischen ihren Stacheln haben. Frohes Raten. Stachelamöben. Falsch. Stacheltiere. Stachelschweine. Stachelschweine. Nee. Wir reden über Igel. Igel, natürlich. Igel. Ja, da wir beide Sonic-Fans waren ja auf dem Sega erst recht. Aber tatsächlich, und die Geschichte ist tatsächlich aus dem Spiegel, ist, warum Igel im Sommer so häufig Polizeieinsätze auslösen. Oh, da bin ich gespannt. Ja, und ich möchte noch nicht die Hauptüberschrift von Timofey Neschitov, oder wie er auch immer heißt. Mhm. Kenne ich, ja. Klar. Vornehmen, aber tatsächlich beginnt die Geschichte und wir waren tatsächlich auf dem Heimweg von Augsburg wieder nach Stuttgart, aber die Nacht auf Montag, den 22. Juli 2019, war ruhig in Augsburg. Dann hat aber jemand gehört und dachte, da ist jemand in eine Schule eingebrochen und dann hat er sich gedacht, machen die da etwa Sex. Und zwar klingen Igel tatsächlich manchmal wie Menschen und wenn sie ihr Liebesspiel machen, erst recht wie Menschen. Also die haben wie Menschen. Menschliche Geräusche. Also wenn zwei Igel miteinander schlafen, dann klingt das so, wie wenn zwei Menschen miteinander schlafen. Keuchen, stöhnen. Heißt das bei Tieren auch miteinander schlafen? Nee, da heißt es begatten. Okay. Aber da wird auch aus dem zoologischen Buch zitiert. Aber auch die Sätze sind halt sehr schön. Auch die verdächtigen Geräusche konnten schnell zugeordnet werden. Sie wurden verursacht von einem Igelpaar beim Liebesspiel. Der zuständige Hauptkommissar versicherte, die Streifen seien abgerückt, ohne die Igel zu stören. Also da kommt... Oh, so schön. Oh, die Bumsen, die lassen wir mal in Ruhe. Hey, Manfred, nicht so nah ran. Und dann geht es halt weiter. Igel können ziemlich laute Geräusche von sich geben. Und dann fand ich ganz schön, weil das hier auch die Säugetiere Europas aus dem Handbuch zitiert wird. Zum Lautinventar gehören leises Schnaufen, Fauchen, Knurren, Keckern bis lautes Schreien. Am häufigsten sei ein Und jetzt wird wieder zitiert: hartes, zirpendes, pfeifendes Ki oder Kif. Also K-I oder. Nee, Kvi. K-V-I. Nochmal, wie schreibt man es? K-I oder K-V-I. Also tatsächlich, am häufigsten sei ein hartes, zirpendes, etwas pfeifendes Ki oder Kvi. Hart, zirpend und pfeifend. Ja. Und jetzt kommt es. Zu Igel, viele Adjektive. Igel sind nämlich richtige Swinger. Die Tiere sind polygam und promiskutiv. Was ist promiskutiv? Häufig geil. Oder sie wechseln. Wie heißt das gerne. Wort? Promiskuitiv. Promiskuitiv. Die können mehrfach. Also die springen halt rum und vögeln, weil ihnen schon die Flinte kommt. Georgelt. Untreu mit nachlassender Begeisterung. Mit nicht nachlassender Begeisterung. Untreu mit nachlassender Begeisterung. Da war, glaube ich, das auch klingt nach einem normalen Dienst. Erklärung von den zwei Wörtern. Da Igelräuche für Laien nicht ohne weiteres identifizierbar sind, kommt es in dieser Jahreszeit gelegentlich zu Polizei- und Feuerwehreinsätzen wie in Augsburg. Dann haben sie eine ganze Liste tatsächlich von Kamenz bei Dresden, Erlangen, Tottstedt, Düsseldorf, Fennhausen, wo überall Igel wegen ihrem Liebesspiel einen Polizei- und Feuerwehreinsatz ausgelöst überall haben. Überall wird gebumst. Und dann kommt noch mal, wird der Bogen nochmal geschlagen. Bei einer Tätigkeit lassen sich die Igel allerdings selten aus der Fassung bringen. Beim Liebesspiel. Dann haben sie den Bogen wieder geschlagen. Die Londoner Forscher berichten, dass kopulierende Igel unter menschlicher Beobachtung in der Regel einfach weitermachen. Ja, fand ich jetzt. Klingt auch nach einem normalen Dienstag bei mir. Ja. Wie war das häufig nachlassende Geilheit? Nicht nachlassende Geilheit. Ja. Ja. Ist witziger. Ach so. Ohne mit. Ja. Und dann aus dem Handbuch der Säugetiere Europas: die Geschlechter treffen ein. Meist nach intensivem Treiben der Männchen. Die Männchen treiben in gerader Richtung. Beschnuppern das Weibchen. Dies schnauft und wehrt durch Boxen ab. Das Männchen beleckt es und bespeichert sich Selbststimulierung. Also okay. Wenn sich ein Igel vollsabbert, dann wird er geil. Ja, ja, das aber kennt, man ja, aus, vollsabbert, kennt ja. man ja aus. Finde ich auch schön eigentlich. Aus Internet-Kurzclips. Ja. Setzt Duftmarken. Schachtet aus. Was auch immer er ausschachtet. Mit den Füßen irgendwie, oder? Ja, wahrscheinlich. Bespeichert sich weiter selbst. Geil, geil. Schließlich Paarung mit Aufsteigen des Männchens Pornos, auf dem Rücken des Weibchens, das mit gestreckten Hinterbeinen flach auf dem Bauch liegt. Also da kriegst du ein Liebesspiel richtig schön bildlich erklärt. Es ist ein interessanter Gedanke, wie sie sich da gegenseitig besexen, ohne sich zu pieksen. Ja. Finde ich schon mal einen interessanten Gedanken. Also da ist auch ein Foto dabei. Und auch, wie sie sich vollrotzen. Der männliche Igel hängt tatsächlich auf den Stacheln, aber ich meine, deswegen, er ist ja komplett eingespeichert. Und schon durch sein Einspeicheln so rallig, da auch die Igeldame einfach. Ja, klar, da, ey, sind jeder, die Stacheln jeder rotzt egal. Vorher ja. auf seinen Schwanz. Aber er bespeichert sich selbst. Ach so, ja, das Männchen beleckt es. Ach. Was beleckt er denn? Sein Geschlechtsorgan? Er bespeichert oder? Sich Selbststimulierung, steht in Klammern dahinter mit Fragezeichen. Aber ich habe natürlich. Bespeichert sich selbst tatsächlich. Der Typ, der geschrieben hat, der wusste auch nicht so recht. Nicht dran gedacht, wo er sich bespeichert. Natürlich ist es wahrscheinlich sein kleiner Igelpimmel. Ja. Aber fand ich tatsächlich interessant. Na ja, gut, die können sich so zusammenrollen. Die kommen auch an ihren Pimmel. Und da sieht man auch der Spiegel bietet richtig gute Geschichten. Die Headline ist auch Polizeieinsatz wegen Igelsex. Also das könnte auch in einem Blatt aus Hamburg. Ja, ja. Nur da wäre der Text nicht so lange und sie würden kein Handbuch über Spezies. Also ist eine ganze Seite dem Spiegel wert gewesen, über Igelsex zu reden. Genau deshalb lese ich keinen Spiegel online mehr, wegen solchen minderwertigen... Ja, und das war eine Printausgabe. Journalistischem Scheiß, ja. Und wenn das eine Printausgabe schon so... Ich glaube, die sind jetzt einfach fertig, ja. Der Spiegel. Das war's, glaube ich, für den. Ich glaube, das war's. Früher war das cool, den Spiegel zu lesen. Ja, aber der Artikel hat mich nochmal so ein bisschen zum... Habe ich überlegt, auch wenn sie... Ja, der ist irgendwie so nett und süß, aber es ist doch kein fucking Spiegel. Und nee, das kennt schon. Er schreibt da, was war das? Er leckt sein, was bespeichert sich und dann Klammer auf, Fragezeichen, Klammer zu. Also der hatte keinen Bock, das zu recherchieren. Bespeichert sich, Klammer auf, Selbststimulierung, Fragezeichen, Klammer zu. Ja, dann soll er das doch ordentlich recherchieren und nicht... Ja, aber da muss man den Autor in Schutz nehmen, weil das ist aus dem Handbuch der Säugetiere Europas. Das zitiert, das ist ein direktes Zitat aus dem Handbuch der Säugetiere Europas. Da muss man das Handbuch der Säugetiere Europas. Gut, er hätte trotzdem nochmal kurz. Ich glaube, was die Qualität des Artikels auch noch ausmacht, er hat eine Quelle zitiert. Also der Journalist von heute zitiert gern eine Quelle. Also ich sage hier mit aller Verachtung, fick dich, Timofey Neschitow. Verpiss dich. Mach einen anderen Job, du Schwanz. Also mir hat der Artikel im Zug sonntags morgens von Augsburg nach Stuttgart ganz gut gefallen. Ich bin stinksauer. Du bist stinksauer. Ich bin stinksauer. Ich weiß auch, warum du sauer bist, und da gebe ich dir vollkommen recht, weil wenn die mittlerweile so Storys über Tiere bringen als Spiegel, dann ist natürlich die Gefahr groß, dass irgendjemand mal kommt und ihnen Hitler-Tagebücher andreht, die aber eigentlich nur gefälscht sind. Der könnte dann passieren. Der nächste Schritt. Könnte dann passieren. Wäre möglich. Was könnte man denn noch? Also Hitler, das gab es ja schon. Ich überlege gerade, was könnte man noch so cooles, was wir den gefälschtes verkaufen? Vielleicht so Tagebücher von, wer ist denn, also Trump geht erst in 30 Jahren, aber Osama Bin Laden wäre heute zum Beispiel ein guter Seller, glaube ich. Oder einer der Flugzeugattentäter von 9/11. Oh ja. Ja. Dass man von denen noch Aufzeichnungen auf einem alten Blog gefunden hätte und wir verkaufen das im Spiegel. Heute wieder Bratwurst. Ja, also so. Muss halt richtig evil sein. Hitler hat einfach noch keiner getoppt, glaube ich, seit es Hitler gab, oder? Ja, es gibt Anwärter, aber in der Gesamtverpackung war er unschlagbar, ja. Ja, also Hitler zu knacken, das wird eine harte Nuss. Ja. Gebt euch Mühe, Despoten der Welt. Genau, vielleicht kann ja Sebastian kurz mal zu uns rüberkommen und wir vereinigen uns wieder in Österreich. Die harten Despoten sind halt irgendwie von so Quatschländern, die Chefs. Ja, Russland zum Beispiel. Und sind halt einfach nicht mächtig genug. Ja. Putin ist natürlich eine Oberpfeife und böse und so weiter, aber Russland ist einfach nicht bedeutend. Ja. Deutschland war damals halt bedeutend irgendwie, oder? Ja, also heute, das Einzige, was das toppen könnte, wäre tatsächlich, wenn ein Präsident der USA, weil die Hegemon sind, ja, sowas, total bescheuert wäre. Aber da, dieses Glück ist uns ja nicht vergönnt. Ja, nee, wenn... Also, ja, er ist kein Massenmörder. Genau, also, genau. Er müsste, wenn Trump irgendwie 5 Milliarden, wie viele? Aber vielleicht 10 Millionen Mexikaner töten würde. Ja, stimmt. Dann würde Hitler vielleicht knacken. Das, was mir ein bisschen Sorgen macht, ist, dass ich da Trump sogar, also wenn er eine zweite Amtszeit hat, irgendwann auch zutrauen würde, weil man weiß ja nie, wie er vertratet ist da oben. Also die Drähte legen sich ja jeden Tag neu. Ja. Ich glaube auch dieses... Aber so ein Hitler kriegt er nicht geknackt, nee, oder? Nee, dafür sind... Die amerikanische Verfassung auch zu dicht. Ja. Man kann schon sagen, die Verfassungen haben dazugelernt. Ja, ja, die sind besser geworden seit der Weimarer. Auf die Verfassung. Ja. Ja, auf die Verfassung. Auf Grundi. Cheers. Auf Grundi. Ja, da können wir auch mal... Ja, gut. So eine Verfassung ist schon was Feines. Ja, wenn sie wasserdicht ist. Man sagt ja auch... bewusst, ich bin heute in guter Verfassung. Das beruht ja nur auf diesen Verfassungen. Ich bin heute in Weimarer Verfassung, sage ich immer, wenn ich. Ja, dann gehst du aber auch zum. Das sage ich immer nach dem Zahnarzt. Dann habe ich eine Weimarer Verfassung. Oh, ich bin halt echt. Ich fühle mich heute so Weimar. Ja, ja. Viele Einfallstore für schlechte Laune, so körperlich. Einfach nicht wasserdicht und kann den Ausnahmezustand ausrufen und Verfassung aushebeln. Ja, so fühlt sich. Ja, aber ich glaube, es gibt auch schlechte Verfassungen, also jetzt in von Nationalstaaten. Wo ich mir immer unsicher bin, ist in Großbritannien. Ganz genau, die wollte ich gerade hinaus. Die haben auch eine sehr alte. Genau, die ist irgendwie von 1304. Ja. Und da kann man ja auch im Parlament ganz komische Sachen machen, zum Beispiel einfach die Partei wechseln, indem ich aufstehe und worüber gehe. Ja, das finde ich eigentlich ganz geil. Aber wenn der Parlamentssprecher aufsteht, dann haben alle anderen zu sitzen, aber man hat nicht genug Platz. Aber es gibt ja auch so ganz viele Lücken, wie Johnson hat ja jetzt zwar kein Recht bekommen und wurde von der Verfassung gestoppt, das Parlament einfach mal eine Zwangspause zu schicken. Nee, der wurde doch nicht von der Verfassung gestoppt, sondern die haben einfach ein Gesetz eingebracht, oder? Nee, das waren Verfassungsrichter, glaube ich, die dann gesagt haben, er darf das Parlament nicht in den Urlaub schicken. Also er darf keine Parlamentspause verordnen. Ach so, dann war das irgendwas anderes. Ja. Aber er hatte erstmal die Möglichkeit. Ich glaube, im Deutschen Bundestag kann nicht eine einzelne Person sagen, so Leute, jetzt lassen wir mal 6 Wochen den Stift fallen. Das ist ein Befehl. Ja, das ist halt auch eine junge Verfassung. Der BRD. Ja. Ja. Wir hätten sogar die Chance gehabt und ich glaube, das wäre eine Riesenchance gewesen, 1990 uns noch mal eine noch bessere Verfassung geben zu können. Ja, scheiße, waren auch dass die wir da erst Zeiten. Kinder waren. Ja. Sonst hätten wir es machen können. Hätten wir damit, also mit wir meinst du uns zwei, oder? Ja. Oder meinst du wir Deutschland? Nee, wir, die unter dem Grundgesetz leben. Ich ärgere dich gerade nur, weil ja, ich weiß, wir, ja. Das Wort genau. Wir benutzt aber das für wir, Deutschland. Für die das Grundgesetz gültig ist. Deswegen durfte ich das wir genutzen, ohne einen kartoffeligen Patriotismus. Aber 1990 wär vielleicht eine Chance gewesen, steht ja auch im Grundgesetz, wenn beide deutschen Staaten wieder vereint sind, geben wir uns eine vernünftige Verfassung. Aber Helmut Kohl hatte halt keinen Bock auf den Schreibkram. Ja, ja. Ey, komm. Ja. Die hatten genug zu tun auch. Ja, seine Söhne fanden ihn nicht so cool. Hannelore war lichtempfindlich. Ja, ach so, was das für eine Arbeit war hier. Ist ja ja. Dann der musste ja auch viel reisen, im Kaukasus irgendwo an einem Fluss auf Holzstämmen sitzen, mit 4+2-Vertrag aushandeln und so weiter. Oder so Kram, ja. Ja. Angeblich war er auch ständig mit Gorbatschow in der Sauna, um weiter zu handeln. Klar, ja. Und du weißt ja, wie russische Sauna ist. Da musst du viel Wodka trinken, obwohl 90 Grad ist und du wirst noch von Birkenzweigen vertroschen. Ist das so in ja. russischen Sauna? Also eigentlich muss man... Helmut Kohl ist eine Person, die man durchaus kritisch sehen kann, aber weil er damals in den russischen Saunen geleistet hat, um einen Krieg zu verhindern. Hut ab. Hut ab. Ja. Da hat er sich zwei Saumagen auch verdient. Zwei Saumagen für den Kanzler auf einer Skala von 98 Saumagen. Also zwei Saumagen kriegt er. 3 von 5 Sonnen gebe ich ihm. Ich gebe ihm tatsächlich nur 2 von 98 Saumägen. Ich gebe ihm 3 von 5 Sonnen. Kannst du ja gerne tun, wie gesagt. Ja. Wir schweigen jetzt. Ja. Hatten wir vor für diese Folge. Eigentlich viel Schweigen. Ich habe in der letzten Folge gesagt. Ich habe auch mal überlegt, wir machen eine Folge auf Italienisch. Ja. Also wir lernen vorher Italienisch. Ach so, wir lernen vorher Italienisch, ja. Und machen es dann auf Italienisch. Ja. Weil du auch, dann können wir die Folge nämlich endlich mit Buongiorno anfangen. Das ist ja italienisch. Das ist italienisch. Ja, genau. Ja. Helmut Kohl, Verfassung, alles dabei. Die Verfassung kann man ja immer noch aushebeln mit einer Zweidrittelmehrheit. Ja, riskant. Genau, deshalb will ich eine Zweidrittelmehrheit haben. Ach, du alleine? Ja. Aber dann darf ja nur noch, also dann wäre eine halbe Person schon fast zu viel im Parlament. Mit Periode 3. Irgend so ein Kind vielleicht. Ich und ein Kind. Also wir sind die einzigen zwei Abgeordneten. Du musst dir einen Mitstreiter suchen. Ich biete mich nicht an. Nee, Körpergröße ist kein Kriterium, ja. Oder? Ja, okay, dann lass mal. Da kommt man eh immer ins total faschistische. Die einzige Möglichkeit, in der du ganz sicher eine Zweidrittelmehrheit hast, ist, indem du allein herrschst. Dann hast du die Zweidrittel, dann brauchst du gar keine Person, die gegen dich steht. Eine volle Mehrheit. Dann nennt man das, glaube ich. Eine Dreidrittelmehrheit nennt man das. Dreidrittelmehrheit. Eine Dreidrittelmehrheit. Auch Diktatur wurde ja auch. Also Hitler hat die Diktatur ja auch Dreidrittelmehrheit genannt, um das so ein bisschen zu kaschieren. Hat der Goebbels ihm damals geflüstert. Hey. Habe ich nur gesagt, um jetzt den rheinländischen Dialekt zu machen, pass auf Adolf, da holst du da einfach dich allein und dann machst du da 3 durch 3, das ist eigentlich 1, aber das merken die Leute nicht. Da sagst du einfach, du hast eine Dreidrittelmehrheit. Mehrheit klingt eh so, als wird jeder hinter dir stehen, aber nicht so egomanisch, verstehst du, Adolf? Und dann hat man so einen Knack gehört, dann ist Goebbels rausgehumpelt. Okay, Goebbels redet ein bisschen zackiger. Der redet ein bisschen zackiger, ja. Mach mal rheinländisch mit nationalsozialistischer Zackigkeit. Nee, dann kann man sich auch so eine Goebbels-Rede anhören. Einfach, ja. Boah, der totale Griech. Griech? Ja. Nee, das war kein Witz. Aber man kann ja über Goebbels sagen, was man will. Aber er war schon lustig. Wenn man so einen Satz einleitet, ist immer scheiße. Man kann über Goebbels sagen, was man will, aber das Wort Kriech hat er einfach nett ausgesprochen. Kriech hat er gut gesagt. Der Kriech kommt immer näher. Der hat halt sein ganzes Wissen von diesen rheinländischen Karnevalsveranstaltungen mit in die NS-Propaganda gezogen. Das war ja eine Mischung aus Karneval und Coca-Cola. Ist ja heute noch so, in den Karnevalsveranstaltungen ist auch viel NS-Propaganda dabei. Ja. Ja. Lass mal einfach mal so stehen, ja. Ja, genau. Die Nazis haben sich verkleidet, Karnevalisten verkleiden sich auch. Genau. Die Nazis hatten ja auch Uniformen. Ja, auch so von dem, was die von sich geben. Kann mir ja kein Mensch erklären, dass der Göring tatsächlich die Sachen auch privat getragen hätte. Seine bunten Anzüge. Der hat ja lila Anzüge zum Teil gehabt. Hat er lila Anzüge gehabt? Ja. Ein bisschen der Elton John, der Nationalsozialisten. Ja. Passt mit der sexuellen Orientierung. Elton John hat sich auch ziemlich viele Drogen in seiner jungen Karriere reingezogen. Da war der Göring natürlich schon längst tot. Aber Göring homosexuell? Ich habe mal, aber das kann auch so eine Urban Legend sein, gehört, dass er auf... er war eher so Leaving Neverland auf der Michael Jackson Nummer. Schon homosexuell, aber auch knackig. So nach ich dachte, der wäre so... Das war dieser Rock'n'Roll-Typ, der Ladykiller Nummer 1 von der... Nee, angeblich Drogenproblem und... Ja, das sowieso. Kleine alle. Jungs, ja. Kleine Jungs, ja. Okay. Ich dachte, der war so ein geiler Superficker. Nee, eigentlich wie die katholische Kirche, nur auf Meth. Ah, so, okay. Ja. Amphetamin. Dann habe ich eine andere Doku gesehen. Wahrscheinlich, ja. Göring. Guido Knopp entscheidet, glaube ich, auch immer mal wieder einfach die Charaktere neu zu zeichnen, damit es spannender bleibt. Kannst dir nichts neu erzählen, deswegen kannst du auch einfach mal den Charakter ganz anders zeichnen. Der gute alte Göring. Meinst, der war so ein richtiger Ladykiller? Achso, ich dachte, du meinst der gute alte Knopp. Ja. Okay. Ja. Cool, jetzt haben wir auch wieder NS-Größen mal wieder durchgenudelt. Ja, haben wir viel zu selten. Größen ist auch so. Sollen wir das über was Profanes reden? Die waren ja alle sehr klein, auch. Die Nationalsozialisten. Ja, also die großen Köpfe. Die waren ja sehr klein. Ist es so, ja? Körperlich. Auch Göring. Der war sehr breit. Ob der jetzt klein war, weiß ich nicht. Das war doch der Flieger, der Pilotentyp, der dann auch die... Ich weiß nie genau, was der so wirklich gemacht hat. Reichsmarschall, der Luftwaffenchef. Ja. Und der war, also in der Doku... Der hat immer die Fliegerschokolade genascht, weißt du? Da war ja am Anfang mit Vitamin drin. So. Die Schokacola, ja. Ja, aber sollen wir über was Profaneres reden? Ja. Verkehr oder so? Als über Nationalsozialisten? Ja, Verkehr hatten wir ja schon zwischen Tieren. Ich meine Straßenverkehr. Okay. Weil ich habe viel Zeit verbracht in Automobilen. Ach cool. Hast du einen neuen Künstlernamen für Martin Weber? Nee, das dabei? Nicht. Nee. Ich habe immer mal wieder auf Schilder geachtet. Aber war kein guter dabei. Ja, so langweiliges Zeug. Also die coolen Sachen sind, wenn ihr nach Osten fahrt. Ich bin viel nach Westen gefahren. Okay. Weil mein neues Hobby, ich verbringe jetzt Freitagnachmittage im Großraum Stuttgart, im Großraum Frankfurt und im Großraum Rhein-Ruhr. Im Stau. Ja. Ja. Es ist wirklich. Neulich hatte ich so einen so mit Aussteigen, so auf der Autobahn rumlaufen. Cool. Das war geil. Es gibt keine schönere Zeit, auf der Autobahn zu sein, als an einem Freitagnachmittag. Ja, vor allem im Großraum Stuttgart, im Großraum Frankfurt und im Großraum Rhein-Ruhr. Ja, das kannst du aber hochziehen bis nach Hamburg. Da findest du immer wieder mal ein paar schöne Ecken, wo du einfach mal den ganzen Tag im Stau verbringen kannst. Der Ring München ist auch wunderbar an einem Freitag zum Beispiel. Ja, also dann kannst du über das Bundesgebiet, sobald da irgendwie eine Stadt ist, die mehr als 20 Einwohner hat und ein Autobahnkreuz irgendwo in der Nähe ist, zack. Das mache ich dann nächstes Wochenende. Und war schön mit Aussteigen. Ja, war geil. Ja. War richtig gutes Wetter auch. Ja, ein bisschen braun geworden. Ja. Ja. Ja, nee, ist cool. Ich bin viel mit BlaBlaCar gefahren, Mitfahrgelegenheit. Aha. Das ist ganz geil, weil es kostet einfach nichts. Ach, gar nichts? Das ist ja cool. Also, abgerundet. Also, es sind ein paar Euro für 7 Stunden Autofahrt, zahlst du 20 Euro oder so. Und die Person würde ja eh fahren, das ist eigentlich CO2-neutral sogar. Ja, total. Ja. Nee, und das war ganz interessant. Ich bin mit zwei Typen gefahren, das waren die totalen Autofans. Und da ging es mal richtig um Autos auch. Das Oh Gott. Von Frankfurt bis Düsseldorf. Hast du mal so Wörter benutzt wie Fahrverbot, Dieselproblematik oder einfach Greta Thunberg? Nein, ich bin ja total die Nutte und passe mich sofort an und sage so, hey PS, ich stehe auf PS. Rum. Hier, Diesel. Du hast immer nur rum gemacht. Rum, ja. Das, ich sag halt, du bist einfach ein Opportunist. Feuer, ja. Ich bin richtig, ich nehme Meinungen an, ich bin so ein Meinungs-Chamäleon. Hast du dich einfach an die Antenne von dem Auto gehangen, an die Radioantenne und hast dich im Wind treiben lassen wie so ein Fähnchen? Ja. Das ist mein Charakter tatsächlich. Ja, so, wenn ich nachts von dir träume, dann träume ich nämlich auch von dir, wie du an der Fahnenstange hängst und einfach vom Wind getrieben wirst. Ja. Jetzt mal im Ernst, werden alle meine Freunde, die ich zufällig kennengelernt habe, alles Nazis, wäre ich auch ein Nazi. Oder wären das alles Chinesen, wäre ich auch ein Chinese. Ja. Ersteres wäre sogar leichter als zweiteres. Aber jetzt bist du auch Autofreak. Wollen wir doch nicht mehr unseren Kleinwagen nicht mehr rausbringen, unseren Schaumbad Nosferatu. Nee, aber das Ding, der Typ, also mit dem ich mitgefahren bin, der war eigentlich Tesla-Fahrer. Okay. Sein Tesla war aber beim Umlackieren. Oh Gott. Und dann haben wir uns intensiv über einen Tesla unterhalten, ich und der Fahrer, ich saß vorne. Und er hat, also als würde er für die arbeiten und mir einen verkaufen wollen. Er war ein Riesenfan. Und er hat ihn so geliebt, dass er ihn jetzt für 20.000 Euro umspritzen lässt, weil, oh, der war jetzt ein Jahr weiß, jetzt will ich mal ein Jahr blau. Ja. Ich weiß nicht, ob es 20.000, aber ein Arsch voll Geld. Ja, ich glaube, so ein Auto lackieren kostet Geld. Würde ich jetzt über den Daumen machen. Ja. Alles am Auto kostet Geld. Ja, deswegen. Vor allem so ein scheiß Tesla, das kostet glaube ich 85.000 Euro. Ja. Also waren dann interessante Gespräche, da hat er mir erzählt, dann habe ich, weil ich auch cool sein wollte, habe ich gesagt, und von innen, wie groß ist, wie so eine S-Klasse, oder? Habe ich gesagt, ich habe keine Ahnung, was eine S-Klasse ist. Ja. Hat er gesagt, nein, größer als eine S-Klasse. Und dann plötzlich schaltet sich der Typ von hinten ins Gespräch ein. So, hey, ich habe eine S-Klasse. S500 AMG. Kannst du damit was anfangen? Ja, S500 also der AMG. Verbrauch wahrscheinlich viel. Und AMG ist ja diese getunten Karren von Benz, genau, die von AMG nochmal getunt werden, sozusagen. Ja, genau. Veredelte. Ja. Und S500 auch sehr groß und S-Klasse. Also sowas fährt ein Bundeskanzler. Das fand ich ganz witzig. Und das Witzigste dran war, was jetzt auch komisch ist, aber gerade mal seinen Beruf von dem S-Klassenbesitzer. Maler und Lackierer. Nee, Sozialarbeiter. Okay. Fand ich echt witzig, weil der war recht neu. Also neu kosten S500 AMG irgendwie 160.000 Euro. Er hat einen Gebrauch gekauft. Ein Jahr alt oder so. Für 116.000. Der hat sich jetzt für sein Leben verschuldet. Ja. Ja, aber ich wollte, was mir die ganze Zeit im Kopf war, wenn ich eine Person bin, die entweder einen Tesla hat oder sich einen AMG für. Also wir reden hier über Autos, die sechsstellig kosten oder nahe an die sechsstellig. Wieso nehme ich dann Leute bei BlaBlaCar mit oder fahre bei BlaBlaCar mit als Mitfahrer, wenn ich ein Auto für einen sechsstelligen Betrag habe? Pass auf, das ist das Beste gleich. Warum? Okay, warum machen sie das? Also ich bin von Stuttgart nach Rhein-Ruhr, Großraum gefahren. Der Typ ist vom Stuttgarter Flughafen nach Gelsenkirchen gefahren. Mhm. Der S-Klassenbesitzer. Ja. Weil er ist von Stuttgart aus in Urlaub geflogen. Weil von Düsseldorf hat das Flugticket 300 Euro gekostet. Von Stuttgart nur 100. Deshalb ist er von Stuttgart aus in Urlaub geflogen. Okay, ja, man muss sein Geld zusammenhalten, wenn man sich ein Auto für sechsstelligen Betrag kauft. Ja gut, der hat wahrscheinlich eine monatliche Rate für die nächsten 200 Jahre von 3.000 Euro. Was aber total beruhigend ist, weil er kann in 20 Jahren kann er sein Auto für den gleichen Preis bestimmt nochmal verkaufen, weil so ein Auto ist ja eine Geldanlage. Ja, ja. Das hält sich ja ewig. Wenn er gut pflegt. Ja, ja, klar. Ja. Nee, aber das war wirklich geil. Also der fährt von Gelsenkirchen nach Stuttgart zum Flughafen. Um 200 Tacken zu sparen, nimmt BlaBlaCar. Ja, so kannst du dir auch ein AMG zu Hause leisten, hat er einen S500 AMG stehen. Ja, cool. Lohnt sich. Sozialarbeit. Ja. Aber fand ich dann andersrum auch wieder ganz geil. Der war, ich weiß nicht genau, in welchem Sektor in der Sozialarbeit der unterwegs war. Aber wenn er so Streetworker-mäßig mit kriminellen Jugendlichen abhängt. Da hat er natürlich ein Pling-Pling. Das ist dann, genau, erstmal geiles Standing und die Kids, ich mache gerade Anführungszeichen, weil ich das Wort nicht mag, sehen dann, der Typ hat es auch geschafft, einen fucking S500 AMG zu fahren, was ja das Auto ist, was alle Leute gerade wollen. Das fahren ja alle cool. Fahren die Rapper. In Hip-Hop-Videos wahrscheinlich, ja. Hier, Dings Flair wurde doch neulich verhaftet. Okay. Auch mit einem S63 AMG. Ah, da habe ich ein Video von seiner Verhaftung gesehen, das war sehr unterhaltsam. Ja, habe ich nicht gesehen. Die Polizei beschimpft, ja. Oder der Superhit heißt doch gerade 500 PS AMG Mercedes irgendwas. Okay, diese Welt verstehe ich nicht mehr. Ja. Aber ich bin auch alt. Ja. Ja, komm mal in mein Alter, dann kriegst du es mit. Mein letztes Auto, was ich geil fand, war ein Opel Manta, als der neu ausgeliefert wurde. Ha, ha, ha. Nee, Quatsch. Hast du in deinen Stiefel gepisst? Oh, ich habe einen Frosch im Hals. Oh Gott, oh Gott. Aber also ich hatte eben noch eine Sache. Eigentlich ist es auch der Wert hin oder her und das ist eine dämliche Aktion, dass sich ein 100.000 Euro Auto zu kaufen, wenn man sich eigentlich nicht leisten kann. Allerdings muss man den Jungs verlassen, sie sind sehr konsequent. Absolut, also vor allem er ist halt deren Hobby. Er ist ein sehr konsequenter Typ. Also er verzichtet auf alles, nur um diese eine Karre zu haben. Ganz genau. Er und liebt halt einfach Autos. Also ich finde das, also jetzt komplett mein Ernst, ich finde das okay irgendwie, dass der das Ding hat. Er ist sehr konsequent einfach. Ja. Also, ja. Das ist kein Fähnchen im Wind. Der Typ verzichtet auf alles, nur genau, er ist halt einfach Autofan. So hat er es auch, seit er ein kleiner Junge ist, steht er auf Autos und das war wahrscheinlich sein Lebenstraum. Also der war auch so Anfang 30. Ja. Und den hat sich jetzt, der hat mir dann auch direkt Fotos gezeigt. Oh, ein Mercedes. Wow. Oh, toll. Hey. Oh, geil, schön. Tuned? Ja, von AMG. Oder ja, war geil. Ja. Aber im Prinzip, das ist total behämmert. Also das ist total behämmert, ja, genau. Sein Leben so einzuschränken für eine Karre. Aber es ist sehr konsequent. Also, ja, es war jetzt sein Ding. Also ich meine, du kannst auch, gerade im Ruhrgebiet, kriegst du für 100.000 Euro auch eine ganz coole Wohnung. Ja. Also gekauft. Da kriegst du 12 Wohnungen für den Preis von diesem Wagen. Ja, das hatten, aber das keine Thema hatten wir Wohnung. Nämlich auch. Ja. Was Wohnungen in Gelsenkirchen und Essen kosten im Vergleich zu Stuttgart und Ulm, wo die jetzt, also der eine war aus Ulm, der Fahrer, der hat in Ulm gearbeitet und in Essen gelebt. Der hat gesagt, also was ein Haus in Gelsenkirchen kostet, kostet eine Wohnung in Stuttgart. So. Ja, gut, klingt logisch. Ja, genau. Also für 100.000 Euro kriegst du eine wirklich gute Dreizimmerwohnung in Essen oder Gelsenkirchen oder Duisburg. Also Leute. Oder halt ein Mercedes. Oder ein Mercedes. Oder wenn du Glück hast, kriegst du auch beides. Aber dann musst du dir ein Häuslein im Osten selbst aufbauen. Und Mercedes klauen. Und Mercedes klauen, ja. Ja. Dann musst du auch auf nichts verzichten. Cool. Anlagetipp. Wir haben ja jetzt immer einen Anlagetipp. Klaut euch ein teures Auto und baut euch ein Haus im Osten. Das hat Zukunft. Das ist das neue Ding. Cool. Sollen wir unsere Hörerinnen und Hörer mit diesen geilen Anlagetipps in AMG irgendwie, wie auch immer ihr daran kommt, ich würde niemals zu einer Straftat aufrufen. Vielleicht findet ihr ja auch einfach ein AMG auf der Straße und dann baut euch ein Haus im Osten. Dann hat man wenigstens diesen Feinstaubalarm auch. Durch so ein ostdeutsches Dorf kannst du noch prattern ohne Ende. Da ist ja auch viel Feinstaub drüber, ja. Da fegt der Wind aber drüber. Wenn der Trecker da den Staub aufwirbelt, wenn er den Acker umflügt. Ja, also, und dann verbinden sie uns den Diesel. Ja, hast und recht. Dann die Kreuzfahrtschiffe. Die verbrauchen viel mehr Feinstaub. Mehr, ja. Und CO2. Die Kohleindustrie. Ja. Und wollen wir genau so jetzt einfach und dann noch in die Kneipe weitergehen. Da werden wir ein paar Freunde finden. Ja, ich gehe jetzt Steine schmeißen auf das Grünen Parteizentrale und Greta von Thunberg. Und in der Zeit trinke ich einen Liter Diesel. Jawohl. Aber Biodiesel, weil ich ernähre mich gesund. Ich gehe jetzt mal kurz runter, mache mein Auto an. Cool. Dass es schon mal an ist, wenn wir rausgehen. Weil wir fahren ja jetzt mit dem Auto in die Kneipe. Natürlich. Ich gehe schon mal vor. Cool. Du verabschiedest dich von den Leuten. Das nächste Mal gar nicht sehen wir uns in echt. Ach stimmt, da sind wir live. Ja. Ja, nächstes Mal sind wir wirklich live. 7. November. 7. Juha West. Kommt zu unserer Gala oder bleibt zu Hause. Wir haben total viele Gäste da. Die werden auf jeden Fall da sein und Bierchen gibt auch. Ich freue mich irgendwie drauf, aber ich habe auch ein bisschen Angst. Ich habe auch Angst, deshalb verlasse ich jetzt den Kontinent für einen Monat. Ja, finde ich gut. Und kommt braun gebrannt zurück. Und sehe dann geil aus. Du siehst geil aus, ich sehe total blass aus. Ja. Da wird gut. Also, schaut nächstes Mal den Turi und das Gespenst live im Juha West. Und unsere 100 Millionen Gäste. Und unsere 100 Millionen Gäste. Werden auch noch ein paar Special announced. Die 50 Follower auf Facebook werden davon mitbekommen. Ihr müsst leider bei Spotify darauf warten, dass die... und da wird bestimmt eine Doppelfolge im November, weil wir werden schon uns ein bisschen fusselig quatschen im Juha West, weil wir haben auch viele Gäste. Fühlt euch umarmt, fühlt euch gedrückt, fühlt euch gedieselt, haltet euch von Feuer fern, weil ihr gedieselt wurdet. Speichelt eure Geschlechtsorgane ein. Wenn ihr rankommt, sonst euren Arm, das kann auch stimulieren. Ja. Ein gespeichelter Arm ist besser als ein Spatz auf dem Sims. Arme sind ja auch die besseren Geschlechtsorgane. Und Freunde. Und Freunde. Soweit, so gut. haltet uns die Stange. Und zwar nur im metaphorischen Sinne. Oder in echt, dann halt am 7. November. Genau, und lasst das Gespenst dann bitte in Ruhe. Ihr unsere Stangen auch mal halten. Peters Stange halten. Wir bringen Stangen mit. Ich habe Stangenangst. Salzstangen bringen wir mit. Wird Salzstangen geben. Gut. Echt? Das hatten wir aber nicht besprochen. Okay, jetzt hören wir auf, weil wir müssen noch ein paar Catering-Fragen klären. Ja. Ja. Also ich gehe mal das Auto anmachen, dann sprechen wir über das Catering. Genau. Cool. Also bis November ihr. Frohes Freunde? Ihr Freunde. Hörerinnen und Hörer, Freunde. Ihr Hörerinnen und Hörerinnen und Hörer. Ihr kleinen Muckel, ihr kleinen... Pelztierchen, die ihr da so seid. Ihr zwei Drittel Hörerinnen und ein Drittel Hörer. Laut Statistik tatsächlich. Ihr Menschen zwischen 29 und 39. Laut Statistik wirklich. Fühlt euch Menschen aus Deutschland. Gut, das liegt an der Sprache. Ich würde jetzt gerne, glaube ich, aufhören, aber du machst noch weiter. Ich hau immer weiter. Ich finde aber auch gut, dass unsere längste Verabschiedung, die wir hier hatten. Und trotzdem enden wir abrupt, indem wir einfach sagen, Peter, schmeiß den Wagen an.